willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 45, 2013, verglüht und verbrannt. Ja, die ganzen Sachen, die werden noch drin vorkommen bei den Themen. Ja, ich denke mal, das wird diesmal etwas kürzer, ja, oder auch nicht, je nachdem, ihr wisst ja manchmal ein bisschen richtiger Quasseltante und kann über weniger spektakuläre Themen am meisten quatschen, ja? Unglaublich. Spektakulär war aber auf jeden Fall, wenn auch absolut nicht unerwartet, dass YouTube die Kommentare auf Google Plus umgestellt hat. Das heißt, wer jetzt Kommentare bei Google bei YouTube schreiben will, der braucht einen Google Plus Account. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass es da wiederum zwei Lager gibt. Die einen sagen natürlich, ja, endlich wurde mal was gemacht, ja. Die Kommentare bei YouTube waren ja einfach nur noch Mist. Und das kann, also muss ich sagen, ich zähle mich zu diesem Lager, ja, weil was ich an Kommentaren schon gesehen habe dort bei YouTube, da fragt man sich, ob überhaupt irgendeine Moderation stattfindet, ja. Das ist also wirklich noch die Müllhalde, ja, die soziale Müllhalde, sag ich mal. Und da fand ich es gut, dass jetzt Google etwas gemacht hat, indem sie nämlich hier die Kommentare mit dem Google Plus Account verknüpft. Das andere Lager wiederum, die sind überhaupt nicht begeistert und denkt ihr, dass das andere, das größte andere Lager wäre das, wo sagen, ja scheiß Google Plus, ja, um es mal auszudrücken, in den Worten der Kommentare dazu von den sehr begabten jungen Menschen, die bei YouTube kommentieren, ja. Das größte andere Lager sind nämlich die Google Plus Anwender, die jetzt Angst haben, dass diese ganzen Hasskiddies und super intelligenten Kommentar-Junkies jetzt tatsächlich auf Google Plus rübergehen und dort ihren Müll abladen. Ja. Gut, das kann man hin oder her, das kann man so oder so drehen, wie man möchte. Ja. Es ist so, dass bei Google Plus eine Klarnamenregelung gibt, die halte ich persönlich für absolut nicht okay. Andererseits ist so, dass wenn man jetzt einen Google Plus Account hat, dass da, ja, sag ich mal, auch der normale Account von Google eine Rolle spielt. Im Prinzip ist ja so, es gibt ja nur noch den Google Plus Account. Das ist der richtige Google Account. Alles andere ist noch die Möglichkeit, manche, nicht alle, aber manche Google Dienste eben zu benutzen, ohne dass man einen richtigen Google Account hat. Und der richtige Google Account ist eben ein Google Plus Account. Wer das nicht bis jetzt noch nicht kapiert hat, der sollte sich vielleicht überlegen, bei Google eben nichts mehr zu machen, sondern um sich eine andere Stelle zu suchen. Alternativen gibt's genug. Sache ist nun mal die, dass wenn jetzt zum Beispiel man solche Kommentare abgibt, dass man ruckzuck auch mal gesperrt werden kann. Ja, also volksverhetzende Kommentare, Kommentare unter der Gürtellinie, sogenanntes Cyberbullying, was ein schreckliches Modewort, ja. Das heißt, wenn man anderen Leuten auf die Nerven geht. Kann man dann eben auch erwarten, dass früher oder später das Konto dann gesperrt wird. Und das hat Konsequenzen. Da ist dann zum Beispiel auch die E-Mail-Adresse weg, ja, oder kann nicht mehr richtig genutzt werden. Andere Zugänge werden eventuell davon betroffen sein. Ja. Wer also Google nutzt, der sollte tunlichst vermeiden, dann rechtswidrige Kommentare zum Beispiel abzugeben, ja, weil dann eben die Gefahr besteht, dass die gesamte Google-Identität flöten geht, früher oder später. So, das ist es. Deswegen ist es schon, finde ich, ein Schutz, egal ob Klarnamen oder nicht. Ist mir egal, ob hier ein Rumpelstilzchen sich einer nennt oder Hans Müller. Ja, das ist mir Jacke wie Hose und ist auch nicht aussagekräftig genug für Leute, die eben diese Kommentare sehen und den persönlich nicht kennen. Und dennoch ist eben ein Account und kann eben dazu führen, dass da es da Schwierigkeiten gibt. Na klar, kann man einen separaten Account anlegen, ja, den man dann die Sau rauslassen kann, aber der wird dann auch ständig gesperrt. Und ich weiß nicht genau, ob das dann auf Dauer so interessant ist. Außerdem, ja, es ist nun mal eine andere, hat nun mal einen anderen Stellenwert. Ja, wer natürlich trollen will, der macht es auch mit dem Google Plus Account, ganz klar. Aber vielleicht überlegen sich dann ein paar Leute zumindest, ob sie das so machen. Ja, oftmals kommt es eben auch auf aus dem, sagen wir mal, aus dem Fall der Möglichkeit her zum Tragen. Das heißt, wenn man einfach so die Möglichkeit hat, einen dummen Kommentar einfach so abzulassen, ohne dass man sich dafür verantworten muss oder seine Reputation dafür einbüßen muss, dann macht man das auch mal. Ne? Ansonsten überlegt man sich vielleicht nochmal oder drückt es anders aus. Ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Ich will natürlich nicht, dass jemand nicht so ausdrückt, wie er denkt. Ja, nur weil er Angst hat um seinen Ruf. Im Gegenteil, wenn einer sagt, das Video ist Mist und er findet es Mist und will mir das mitteilen, ist das okay. Ja. Nur das Trollen, das ist dann natürlich wieder eine andere Geschichte und ich glaube, das ist auch das Wichtige und daran, dass eben hier dagegen was gemacht wird. Also ich finde es persönlich gut, dass die Kommentare umgeswitcht sind. Viele andere auch, wie Gandotra, natürlich, klar. Der muss es gut finden. Aber die positiven Stimmen überwiegen noch, ja, und klar, die anderen, die jetzt hier schreiben, ja, Boykott und so weiter, heute habe ich auf heißen Kommentar gelesen, ja, so unter dem Motto, schreibt nicht bei Google Plus, ja, und ganz außer sich. Ich frage mich schon manchmal, ob die Leute überhaupt noch wissen, was es ist, oder ob die nur gehört haben, ja, Google Plus ist schlecht, oder Google zwingt die Leute für einen Google Plus Account. Ich habe schon von Anfang an gesagt, Google Plus ist gleich Google. Ja, es gibt kein Google mehr ohne Google Plus. Wer Google Plus nicht möchte, was ich durchaus verstehen kann, wenn das jemand nicht möchte, der sollte sich kein Google Account zulegen, keine Google Dienste nutzen. Google hat es ganz klar gemacht, wir sind Google Plus. Und jetzt müsst ihr euch entscheiden, wollt ihr Google oder wollt ihr Google nicht? Ja? Alternativen gibt's genug. Ich finde Google Plus ganz cool, deswegen bleibe ich auch dabei. Ja, und bis Mai 2014 soll jetzt endlich XMPP generell verschlüsselt sein. Und das ist eine wichtige Nachricht, gerade in unserer jetzigen Zeit. Das bedeutet nämlich, dass XMPP ist also ein Standard, um Nachrichten zu übermitteln. Das wird hauptsächlich eben für Chat-Communities oder Chat, allgemein Chat-Dienste benutzt. Auch Google Talk hat ja mal auf XMPP gesetzt, leider jetzt durch das Hangouts abgelöst, nicht mehr XMPP sagen wir mal, kompatibel, ja. Und Jabber beispielsweise, also es gibt sehr viele Server, 1&1 hat XMPP Server für alle Kunden mit der E-Mail-Adresse, also jeder, auch wenn er davon nichts weiß, web.de beispielsweise auch und so weiter und so weiter. Also da gibt's eine große Palette und XMPP ist sehr weit verbreitet und dieser Standard soll eben jetzt bis zum 19. Mai 2014 mit durchgehender Verschlüsselung, nur noch mit durchgehender Verschlüsselung eingesetzt werden. Das ist eben wichtig, dass es eine konsequente Verschlüsselung gibt, die gut ist, um eben ihr sicherzustellen, dass die Kommunikation nicht verfälscht oder abgehört wird, weil immer mehr Menschen nutzen eben XMPP, leider eben auch mit solchen Apps wie WhatsApp, ja, die überhaupt keinen Schutz bieten, prinzipiell, und haarsträubende wie nennt man das nochmal? TOS, ja, Terms of Services haben wir, haarsträubende AGB, das habe ich mir lang gebraucht, wenn das Wort angefangen ist, und hier auch keine, noch nicht mal einen Ansatz von sicherer Kommunikation bieten, ja, und hier ist natürlich sehr, sehr schön, dass eben dann hier sowas wie wie das bei XMPP jetzt durchgesetzt werden soll. Eigentlich etwas, wie ich finde, dass es erstaunlich ist, dass es überhaupt hier so gepusht werden muss. Es sollte doch eigentlich selbstverständlich sein. Ich denke, die meisten Leute haben gedacht, dass alles grundsätzlich verschlüsselt ist, damit es nicht einfach so im Klartext gelesen werden kann. Aber mitnichten ist das so. Ja? Und das ist eben ein großes Problem. Da muss hier angesetzt werden darauf, dass man da jetzt es endlich mal richtig machen. Es wird auch hier klipp und klar gesagt, so auf dem Artikel bei Heise, dass man zwar keine Wunderdinge jetzt erwarten kann, ja, aber es nützt eben doch, dass die Informationen eben sicher sind und nicht mehr so einfach nachzulesen sind. Und die TLS-Verschlüsselung, die ist schon recht sicher. Auch das System, was zum Beispiel übrigens auch schon eingesetzt wird mit XMPP und verschiedenen Jabber-Servern und die Programme, ja, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, OTR nennt sich das Ganze, das können sehr viele Clients machen. Und bei diesen OTR-Verschlüsselungsverfahren, da werden auch ständig wechselnde Keys benutzt. Also man nennt es dann Perfect Forward Secrecy und damit wird es dann ja so gut wie unmöglich, das nach heutigem Stand der Technik abzuhören. Und damit meine ich auch heutiger Stand der Technik. Ja, und damit ist die Kommunikation relativ sicher. Ja. Das immer im Hintergrund behalten, dass man vielleicht auch nicht so unbedarft chatten soll, wenn eben keine Verschlüsselung vorhanden ist, denn nirgendwo werden solche Geheimnisse anvertraut, ja, wie im Chat. Und manche lassen da Sachen los, die vielleicht mal, wenn sie dann vielleicht irgendwann mal ins öffentliche Interesse rücken, ihre gesamte Karriere, ja, im Bach runtergehen lassen können. So, was Erfreulicheres gibt's auch noch, und zwar die Games Developer Conference Next, da hat der Tim Schäfer erklärt, ja, ich sag jetzt einfach mal Schäfer, der heißt Schafer, ich denke mal, das wird jetzt Englisch ausgesprochen, dann wären wir wieder bei Schäfer, haha, ja, ist gut, ne? Der Mann weiß, wovon er redet, und er erklärt, wie Adventures funktionieren, ja, und warum weiß der, von was der redet? Ganz klar, das ist nämlich der Schöpfer von LucasArts Adventures, Day of the Tentacle, Full Throttle und Grim Fandango. Und damit hat er sich natürlich einen Platz in der Hall of Fame, ja, der Spielerentwickler, auf jeden Fall schon mal gesichert, also eine lebende Legende, wenn man so will. Und er haut auch hier mal ein bisschen auf den Putz, ja, und zeigt auch mal und sagt auch mal, wie das vonstatten gehen soll, wie man wieder Adventures macht, die auch richtig Spaß machen, ja. Und was man da beachten muss, ja. Und ich denke, man kann auch sicherlich so ein bisschen Kritik auch hören da drin, dass die Entwickler vielleicht, also die momentanen Entwickler vielleicht auch ein bisschen mehr mal darauf achten sollen, auf grundlegende Konzepte und nicht auf das Gesamte nur schauen, ja. Denn schließlich sind oftmals die Feinheiten, die untere Struktur, das, was ein Spiel dann letztendlich dazu bringt, gespielt zu werden. Ja. Offenbar ist das auch ein Erfolgsrezept oder der Grund, warum einige Spiele erfolgreich sind, trotzdem, dass sie überzogen sind mit programmiertechnischen Bugs, ja, sind sie oftmals sehr, sehr erfolgreich. Ich nenne da nur mal FIFA, ja, ich meine, eine Spieltiefe, klar. Das Spielsinn ist Fußball, okay. oder GTA 5, ja, oder GTA allgemein, die GTA-Serie. Die haben oft sehr viele Bugs, ja, in den Spielen. Ich sag nur, das GTA 5 Online jetzt, ja, FIFA brauche ich, glaube ich, nichts mehr dazu zu sagen. Und dennoch zählen diese Spiele zu den beliebtesten Spielen überhaupt, ja. Und da ist halt das grundlegende Konzept, was eben hier im Auge behalten wird. Bei GTA ist es sicherlich die absolut freie Welt, in der man agieren kann und möglichst viel machen kann, ja, mit mehr oder minder großen Konsequenzen. Bei FIFA ist es eben der Ablauf, sagen wir mal, der kontinuierliche Ablauf von dem Konzept Fußball, ja, umgesetzt auf Computer bzw. Konsolen, weil da bleibt eben das Prinzip im Großen und Ganzen gleich. Ich kann nur darauf hinweisen, zum Beispiel solche Versuche wie PES, Pro Evolution Soccer, auf der Wii gemacht haben mit der Steuerung über die Wiimote. Ja, ich habe das Spiel auch und ich finde eigentlich die Wiimote total klasse, aber wenn ich ein Fußballspiel spiele auf der Konsole, dann möchte ich meine normale Steuerung haben, meine normale Daumensteuerung und fertig. Ja. Und das sind zum Beispiel eben diese Grundinkonzepte. Ähnliches gilt eben auch, aber viel komplizierter natürlich, für die Adventure-Games, ja, die eben ein klassisches Prinzip irgendwo behalten müssen, damit die Spieler maximalen Spielspaß eben halten. Und gerade jetzt in der Touchscreen-Zeit sieht man doch wieder, zum Beispiel bei den Adventures, wo denn die ganze Zeit über die Stärke von den Adventure-Games war. Im Point-and-Click nämlich, ja. Dieses klassische Point-and-Click-Verfahren, ja. Das eben schon eingesetzt wurde bei Day of the Tentacle und jetzt gerade wieder in diesem Smartphone-Bereich, da sieht man, wie die Bedienung eigentlich logisch aufgebaut ist, ja. Und damit hat man auch zu kämpfen, zum Beispiel in den 3D-Shootern, da ist die Bedienung eben gewohnheitsmäßig, vielleicht nicht ganz logisch, aber gewohnheitsmäßig, so mit Touchscreen kann man da nichts reißen, ja. Und genauso könnte man das vergleichen, wenn man also ein Adventure-Game mit einem Joystick spielt, dann ist es ungefähr so, wie wenn man einen Shooter mit Controller spielt, mit Gamepad, ja. Oder mit Touchscreen, noch besser, mit Touchscreen. Das mag zwar funktionieren, aber irgendwie ist es nicht das, was man erwartet, nicht das, was man gewohnt ist. Und deswegen wird es eben auch nicht so weit akzeptiert. Ja. So ist das. Viel mehr hat eben Tim Schäfer dazu noch zu sagen, und zwar von einer viel höheren Ebene, ja, wenn also der Meister spricht, ja, und dann müssen alle zuhören, ja. Ich werde auf jeden Fall Broken Age nochmal genauer unter die Lupe nehmen, dass er auch von ihm gemacht wurde und das auch auf Point and Click basiert. Und das schauen wir mal, wie das ist. Also da freue ich mich schon drauf. Broken Age ist zwar nicht mal ganz neu, aber immerhin, ne? Genau. Wunderbar. So, jetzt kommt eine erste Meldung, warum eigentlich hier verglüht und verbrannt. Ja, es hat einen Brand gegeben in der Scanning-Abteilung des Internet Archives. Das Internetarchiv oder archive.org, die Internetadresse, die kommt vielleicht dem einen oder anderen bekannt vor. Genau, nämlich der Podcast hier, den ihr gerade hört, der wird dort gehostet, oder was heißt gehostet, dort lade ich die ganzen Dateien hoch, eigentlich ein sehr verlässlicher Dienst, der kostenlos die Daten speichert, sofern man diese in der Creative Commons License freigibt, was natürlich hier auch der Fall ist bei einem Podcast logischerweise. Und da gibt's ja eine Abteilung, die hat sich so das zur Prämisse gemacht, was Google auch vorhat, nämlich das Digitalisieren von analogen Daten, ja, und damit die Verfügbarmachung in digitalen Archiven. Leider ist das Gebäude, in dem die ganzen Scanner stehen, also das Scanning Center in San Francisco, abgebrannt tatsächlich, und zwar richtig ausgebrannt, ja, furchtbar. Um 3.30 Uhr nachts oder morgens hat das Feuer begonnen am 6. November und obwohl die Feuerwehr schnell da war, war also das Gebäude ruckzuck leer gebrannt. Ja. Zum Glück ist das Hauptgebäude davon nicht betroffen worden, also die Feuerwehr konnte ein Übergreifen verhindern. So dass eben vom Internet Archive an sich also nichts betroffen wurde. Allerdings ist der Schaden bei $600.000 für eine gemeinnützige Organisation, ist das schon ziemlich heftig. Ich habe hier auch irgendwann hat einer geschrieben, oh, nur $600.000, was denn da abgebrannt? Nur ein Server-Rack? Ja, okay, aber Ich meine, für eine gemeinnützige Organisation, die eben nicht kommerziell arbeitet, ist das schon ein ziemlich heftiges Teil. Außerdem sind wir natürlich jetzt durch das Ganze zurückgeschmissen worden. Und noch schlimmer, es sind einige Materialien im Scanner Center eben auch verbrannt. Ja? Zum Glück waren die meisten Objekte in einem verschlossenen Raum außerhalb von diesem Scanner Center, so dass sie eben nicht verloren gegangen sind. Aber es sind trotzdem einige Dokumente zerstört worden, plus natürlich die Daten, die dort eben gerade bearbeitet wurden, und die Scanneranlagen. Das ist natürlich das Wichtigste. Und jetzt ist hier einiges im Argen. Ja, deswegen ruft mehr oder minder hier das Internet Archive auch dazu auf, zu helfen durch Spenden oder durch Scanning. Ja, also man kann auch selbst dort mithelfen und scannen für diese, für dieses Archive. Ja, es gibt natürlich einige Voraussetzungen dafür, die muss man schon einhalten. Es müssen zum Beispiel JPEG 2000 Images sein. Ja, und deswegen muss, also es muss einiges beachtet werden, aber wer sich dafür interessiert, kann das gerne tun. Links findet ihr auf der Seite, die ich hier auch verlinkt habe, und die würden sich sehr, sehr freuen, wenn hier mitgeholfen würde. Gut, dann next topic ist Firefox im Umbruch. Ja? Schon wieder Feuer. Ja? Feier. Bisschen arg weit hergeholt, ne? Aber im Umbruch ist es auf jeden Fall, denn das Australis-Design steht vor der Tür und ein neuer Code soll deswegen auch mit einfließen. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Firefox braucht dringende Überarbeitung. Ich benutze ihn zwar jetzt auch mittlerweile wieder. Chrome wurde bei mir verbannt vom System. Aber ich muss sagen, ich merke schon etliches an Nachteilen dadurch, dass ich jetzt wieder Firefox benutze. Manche Seiten haben schon wieder Schwierigkeiten damit. Von der Geschwindigkeit her, ich nutze Linux, auf anderen Systemen mag das wohl anders sein. Deswegen gibt es auch die großen Diskrepanzen, ja. Aber hier auf Linux-Systemen ist jedenfalls Firefox deutlich langsamer als Chrome. Und zwar deutlich langsamer beim normalen Surfen auf den Seiten. Ja, das mag zwar für bestimmte Seiten nicht gelten, ja, für zum Beispiel standardisierte, normale HTML-Seiten, aber zum Beispiel JavaScript-Seiten, ähnliches, da muss ich sagen, sind ein himmelweiter Unterschied. Ja. Und auch der Ressourcenverbrauch ist schon enorm, und ich denke, hier muss Firefox unbedingt was machen. Nur dieser Design, bei diesem Update möchte ich mal sagen, ist das Augenmerk eben auf das Design gelegt mit dem Codenamen Australis. Und ich hoffe, dass dieses Design, ja, dann auch auf der Linux-Version verfügbar ist, weil im Moment sieht die Windows-Version von Firefox komplett anders aus als die Linux-Version von Firefox. Und ehrlich gesagt, die Windows-Version gefällt mir um einiges besser. Ja. Und ich hoffe, dass das Australis-Design dann auch auf Linux kommt. Wie gesagt, durch dieses Design werden auch ein paar Code-Änderungen gemacht, was ich eben sehr, sehr erfreulich finde und was es zu hoffen lässt, dass vielleicht ein bisschen was wieder optimiert wird, damit hier das Problem mit dem neuen Design, weil das doch etwas länger dauert mit der Umsetzung und mit den neuen Updates nicht so sich überlappt, haben die auch ein Übergangsprojekt ins Spiel gebracht, nämlich die Holy Builds. Holy Builds, ja. Das heißt, dort werden dann eben also Änderungen am Quellcode, also am Source Code eben vorgenommen, die nicht mit Australis zusammenhängen. Ja, somit, dass zwar der neue Code rechtzeitig kommt und die Versionen eben rechtzeitig geupdatet werden können, ohne dass eben das eine Team quasi auf die Änderung, Designänderung von Australis warten muss, bis das fertig ist. Ja. Und also ich bin sehr begeistert, dass teilweise das radikale Ändern des Designs, finde ich, kann nur helfen, weil es ist meiner Meinung nach eben nicht mehr zeitgemäß, was Firefox hier an Design bietet. Da helfen auch nicht die Personas, die man hier auswählen kann, ja. Und es sieht einfach ein bisschen altbacken aus und ich hoffe eben, dass hier da einiges getan wird und dass der Code von Firefox auch stark optimiert wird. Ja, Goje bringt's dann weiter, ja. Der verglüht nämlich, wie erwartet, ohne Schäden. Was ist Goje? Ein Forschungssatellit, wenn man es mal ein bisschen allgemeiner halten will, ja. Und Goje hat die Erde einige Zeit beobachtet, ja, und hat auch wichtige Erkenntnisse gewonnen. Und das ist jetzt eben, oder diese Forschungsstation, dieser Satellit ist nun mal jetzt verglüht beim Eintritt in der Erdatmosphäre. Das war geplant. Man wusste allerdings nicht genau den Zeitpunkt, weil er relativ unkontrolliert eintauchen gelassen wurde, was eben zu Spekulationen führte. Teilweise sogar zu großer Besorgnis, weil eben erwartet wurden, dass, wie übrigens oft, Teile unverglüht zur Erde stürzen können. Genau das ist auch passiert, ja, aber es wurde niemanden verletzt, es wurden keine Meldungen von Schäden, die damit zusammenhängen, gemeldet. Und warum darf man das überhaupt machen? Warum bricht hier keine Panik aus? Jeder könnte zu jeder Zeit von einem Stein oder von diesem Satellit getroffen werden, ja. Das ist nun mal eben so, dass die Erde zum größten Teil aus Wasser besteht und die Landmassen auch noch oft oder zu einem großen Teil oder was das zum großen Teil zu einem beträchtlichen Teil aus unbewohnten Gebieten bestehen, zum Beispiel Wüste, ja. Und da ist eben insgesamt die Chance sehr, sehr gering, dass jemand getroffen wird durch solche Teile. Ja. In der Tat ist es in der bemannten Raumfahrt bisher noch nicht passiert, ja. Zumindest nicht wissentlich passiert, so. Und die Chance jetzt hier von einem Goje-Trümmer getroffen zu werden, das war bei etwa, so die Forscher, 250.000 Mal geringer, diese Chance, als ein Sechser im Lotto zu kriegen. Ja. Jo. Und das heißt, man hat natürlich hier wieder sehr viele Panik gemacht. In einigen Ländern wurde sogar aufgerufen, man sollte das Haus nicht verlassen. Wobei es fraglich ist, ob so ein Trümmerteil ein Dach nicht wie Buddha durchschlagen hätte. Ja. Und aber auf jeden Fall ist er jetzt unten und was bleibt, sind faszinierende wissenschaftliche Erkenntnisse über die Goje-Daten, ja, die eben gezeigt haben, dass die Erde eben mitnichten eine Ellipse oder eine Kugel ist, sondern eben mehr so einer Kartoffel gleicht, ja. Eine ziemlich unförmige Kartoffel, ja. Tut mir leid, dass ich das sagen muss, hat aber dennoch unsere Anschauung von und dem Planeten doch etwas geändert im wissenschaftlichen Bereich. Denn wenn man so ein gerendertes Bild sieht, dann muss man schon sagen, dass es sehr eindrucksvoll ist. Die Erde ist nicht so rund oder ist kein einfacher Ball. Ja, auch nicht ein bisschen gedrückter Ball. Sondern ist eben relativ unförmig, sogar ziemlich unförmig. Und ja, das Bild gleicht einer Kartoffel. Naja. Wird ja auch ziemlich heiß, die Kartoffel jetzt, langsam aber sicher. Ja. Ja. Gut, Doctor Who, The Day of the Doctor. Am 23.11.2013 ist es soweit. Weltweit simultan wird das Doctor Who Special ausgestrahlt. Ja. David Tennant macht mit, ja, Matt Smith, Also der Doktor der ersten, halt der zweiten und dritten Staffel, das war es, glaube ich, genau. Und der Doktor der siebten Staffel, bitte haut mich nicht in die Pfanne, ja, wenn ich jetzt ein paar, vielleicht ein paar Staffeln vergessen habe oder so. Also der elfte Doktor, ja, und ich weiß nicht, der zehnte Doktor, genau, ja genau, der zehnte Doktor und der elfte Doktor hat so schon ein paar Staffeln mehr gemacht, ja. Der David Tennant, ja. Und dazu auch Rose Tyler, also das heißt die tatsächlich die Billie Piper, ja. Und die Clara Oswald, die machen da mit, ja. Clara Oswald ist, wer ist die Gute nochmal? Jenna Coleman, genau. Jenna Louise. Louise wird gestrichen übrigens in dieser Folge. Wird nur Jenna Coleman genannt, keine Ahnung warum. Die Arme. Gut, und John Hurt, ja, als ebenfalls The Doctor, ja. Ein mysteriöser Dark Doctor also, ja. Und das Faszinierende, und jetzt kommen wir zur Real World, ja, am 23. November soll das eben weltweit simultan ausgestrahlt werden, ja, und das ist natürlich eine fantastische Sache. Übrigens zum zur wenn man so will, zum Geburtstag, ja, als Jubiläum, die 50. 50. Jubiläum, ja, von Doctor Who, ja, genau, ihr habt richtig gehört, 50 wird diese Serie. Damit ist sie die längste permanent, ja, fortlaufendste Serie, die es gibt. Ja? Also super fantastisch. Ja? Und also es ist wirklich faszinierend, wenn ihr euch mit dem Thema Doctor Who mal beschäftigt. Ja, ich habe die Serie bis vor einem Jahr noch gar nicht gekannt. Also eigentlich, ja, also ein paar Monate, habe ich ihn gar nicht gekannt. Das Universum war vollkommen nebenher gelaufen, so. Ja. Ich meine, jeder kennt das Star Trek Universum oder das Star Wars Universum, aber Doctor Who Universum, unfassbar. Und das existiert so nebenbei. Und wenn man das entdeckt, dann ist es fast unglaublich. Also leider schade, man kann nie alle Folgen mehr sehen, weil viele Folgen sind auch verloren gegangen, die früher beispielsweise gedreht wurden, also die ganz alten Folgen von den klassischen Doctor Who Folgen, ja. Das sind gar nicht mal alle übrig, während eben die neuen Staffeln da auch wieder sehr großer Beliebtheit sich erfreuen und eine riesengroße Fangemeinde haben, die Whoians, ja, nennen die sich. Und was da abgeht, also es ist wirklich fantastisch. Und tja, das ist fast schon so wie in der Serie, ja. Etwas, was so nebenher existiert und eigentlich hat keiner eine Ahnung, so kaum Mensch hat eine Ahnung, ja. Erst wenn man draufkommt, erst wenn man es wirklich sieht, dann sieht man, dass alles voll ist mit diesem Doctor Who Merchandise, ja, Doctor Who Universum, ja, alles gibt's da. Da kriegt man sogar den nach in Replik von dem mechanischen Schrauben von dem Quatsch Ultraschall-Schraubenschlüssel, was der da hat. Ja, unglaublich. Ne? Faszinierend, Leute. Also deswegen lasst euch das nicht entgehen. 23. November, die genaue Uhrzeit wird noch von der BBC bekannt gegeben. Vorher soll in Deutschland bei Fox auch noch etliche Folgen laufen, ja, davor. Also es wird eine wahrscheinlich schon lange Nacht werden. In Deutschland hat man übrigens auch das Glück, dass nicht nur bei Fox das im TV ausgestrahlt wird, sondern auch im Kino. Ja, ich glaube bei Cinemax und CineStar, die strahlen das auch aus und übertragen das ins Kino. Und ich bin sicher, dass in einigen großen Kinos das auch genutzt wird, dort verkleidet zu erscheinen. Also es werden einige Doktoren, denke ich mal, in den großen Vorführungen sein und auch bestimmt ein paar ein paar Roses, ja, und vielleicht mit ganz viel Glück ein paar Claras, ja, Clara Rules. Und deswegen wird es sicherlich eine riesen Gaudi werden an diesem Tag und Das muss man sich vorstellen. Kino, TV, weltweit gleichgeschaltet. Wahnsinn. Eines Doktor würdig, ja. Wenn du es nicht weißt, Dr. Who ist ein Time Lord, ja, und damit steht er sozusagen über der Zeit, wenn man so will. Ja. Also, nix wie ran und der Zeit ein Schnippchen schlagen am 23.11. Ja, und dann habe ich noch eine Meldung, die ist ganz so erfreulich, aber ja, sagen wir mal, verglühen und verbrennen wird da bestimmt einiges. Battlefield 4 ist ja jetzt draußen, der Hammer. Und ich selbst hab's tatsächlich noch nicht gekauft, ihr werdet's kaum glauben, aber ja, GTA 5 tut noch momentan alle meine Zeit in Anspruch nehmen. Und Battlefield 4 eben jetzt verfügbar. Was ist denn hier draußen los? Eieiei. Die Kinder haben St. Martins Umzug. Nein. Na, keiner? Laterne, Laterne. Naja, okay. Hoffentlich werden heute nicht so viel Gänse geschlachtet, die armen Tiere. Aber wie auch immer, wenn ich mich jetzt durch den Lärm nochmal konzentrieren kann, Battlefield 4 auf dem Markt und da raucht's natürlich im Karton. Aber leider, leider gibt's auch ein paar Schattenseiten, denn offenbar ist Battlefield 4 überzogen mit Bugs und Problemen, die während dem Spiel auftauchen. Also auch die viele Kommentare in dem Artikel hier, die also durchdrehen und auch in den Foren von für Battlefield 4 in den offiziellen, da geht's rund ohne Ende. Zigtausende von Leuten, die Probleme haben. Und ich sag mal, bevor ich jetzt hier total entrüstet bin, ja, muss ich nur mal sagen, also erstmal, ein Battlefield ohne Bugs, ich glaube, das hat's noch nie gegeben. Das hat's noch nie gegeben. Battlefield 2, das habe ich mir mal gegönnt, ja, und habe das auch eine ganze Zeit lang gespielt, habe dann mal aufgehört. Als ich dann wieder anfangen wollte, da habe ich gesehen, dass es Riesenprobleme gibt mit den Keys. Ja, mit den Disk-Keys. Bis heute ist mir nicht gelungen, zum Beispiel die Erweiterung Euroforce nochmal zu installieren, so dass es funktioniert. Ich kann sie zwar installieren, sehe ich die Karten, aber dann kriege ich eine Meldung, dass ein falscher Keycode verwendet wurde. Und das ist alles schon äußerst frustrierend und äußerst nervig. Was soll man denn da machen? Ja. Da auch schon beim ersten Battlefield 1942, da waren da sehr viele Glitches und Bugs drin. Ja. Und so hat sich das eigentlich durch die ganze Reihe mitgezogen. Deswegen ein Battlefield ohne Bugs, das kann ja gar nicht sein. Und vielleicht sind wir auch da wieder eben bei den, bei der Sache, ich hab's ja vorhin schon mal angesprochen, bei Battlefield, ja. Ist ein erfolgreiches Spielkonzept trotz Bugs, ja, weil eben das grundlegende System gleich bleibt. Auch hier hat man zwar jetzt wiederum was Neues eingeführt, nämlich zum Beispiel diese Diffuse Missionen, die man auch im Multiplayer machen kann. Das erinnert dann mehr so ein bisschen an Counter-Strike. Ja. Aber natürlich sind die klassischen Modis bei Battlefield eben dieses Rush und wie nennt sich das andere? Conquest. Ja. Also das, was man aus den anderen Battlefield-Teilen eben auch gewohnt ist, das, was das Spiel ausmacht. Das ist das, was die Leute spielen. Ja? Der Rest ist einfach nur, hä, was denn das? So kann Battlefield wegklick, fertig, ja. Conquest and Rush, Ende. Das ist das, was die Leute wollen. Das ist halt eben das, was Battlefield ausmacht. Wenn ich Battlefield kaufe, dann will ich Battlefield haben. Ja, und wenn ich Command Conquer will, dann will ich Command Conquer haben. Wenn ich Counter-Strike, dann will ich Counter-Strike haben. Aber Battlefield ist Battlefield. Ja, und da will ich keine neue Spielkonzepte haben. Ja, da müssen die Knarren rauchen, wie verrückt. Ja, ganz einfach. Ja, so ist es nun mal. Zumindest diese Modis haben sie gut rüberbekommen. Da sind sich eigentlich alle einig. Und der Rest braucht man ja nicht zu nutzen, wenn man so will. Eben die Bugs, die scheinen doch sehr, sehr nervig zu sein. Allerdings, wenn hier sich jemand über Serverabstürze beschwert. Serverabstürze, Leute. Könnt ihr euch nicht mehr an Battlefield 1942 erinnern oder Battlefield 2? Serverabstürze sind normal. Da kann man froh sein, wenn der Server mal funktioniert, Leute. Ja. Nun gut. Und zu guter Letzt habe ich noch was Abgedrehtes. Ja, ganz einfach ihr wollt doch schon immer mal alle 718 Pokémons aufgezählt haben. Ihr kennt ja wohl alle den Pokémon Rap, ja, den es mal gab mit 151 Pokémons, waren es glaube ich, ja. Der war ja noch überschaubar. Aber jetzt gibt's die überarbeitete Version von College Humor, ja. Und zwar der Pokémon Rap, in dem jetzt alle 718 Pokémon aufgeführt werden. Gesungen werden, ja. Der Arme, der kann einem richtig leid tun, also da geht's richtig rund, ja. Also, irre, ja. Vielleicht einfach mal angucken, das Video. Das Ganze dauert etwa 9 Minuten, ja. Etwa 9 Minuten und dann habt ihr es hinter euch und habt alle 718 Pokémons mitbekommen. Ja? Ich konnte mal alle 151 Pokémons aufzählen. Ja? Oder Pokémon-Fan gewesen. Ja, aber ob ich schaffe, alle 718 Pokémons, ja, möglicherweise sogar in einer richtigen Reihenfolge aufzuzählen, ich glaube, das werde ich jetzt nicht. Wer es dann noch probieren will, den Pokémon-Rap auswendig lernen und singen. Ja, 9 Minuten kann ja nicht so schwer sein. Vielleicht kann den Text mal jemand Miley Cyrus schicken. Mal sehen, ob die das auswendig lernen kann. Ja, wenn es eine 18 Pokémon zu ist. Alles klar, Leute. Dann sind wir schon wieder am Ende von der Rios Wochensicht. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Informationen habt oder einfach mal neue Themenvorschläge, dann nur her damit. Ja, ihr könnt mich erreichen unter Google Plus, Rios Wochensicht, einfach oben in der Suche eingeben. Oder ihr schreibt mir eine Mail, rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Ein GBG-Key findet ihr auch auf der Seite, damit ihr die Mails auf Schlüssel übertragen könnt. Und die Seite lautet wochensicht.thenetcast.com, wochensicht.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcast.com mit S, sonst wird das nix. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.